An bekannteren politischen Literatur-, Kunst- und Theaterzeitschriften seien stichprobenweise genannt: Literarisches Echo, Deutsche Rundschau, Neue Deutsche Rundschau, Deutsche Revue, Umschau, Gegenwart, Das Neue Deutschland, Nord und Süd, Die Neue Welt, Roland, März, Westermanns Monatshefte, Neue Zeit, Die Große Glocke, Sozialistische Monatshefte, Die Gleichheit, Berliner Illustrierte Zeitung, Die Frauenbewegung, Frauenberuf und Erwerb, Mitteilungen des Verbandes Norddeutscher Frauenvereine, Das Buch für alle, Die Lese, Der gute Geschmack, Berliner Salon, Wohnungskunst, Architektur und Schaufenster, Bildhauerzeitung, Die Feder, Allgemeine Kunstchronik, Die Deutsche Bühne, Berliner Musik- und Theaterblatt, Die Weltbühne. Auch die Witzblätter Deutschlands sind vorwiegend jüdisch. Es sind vor allem zu nennen Lustige Blätter und Man lacht, Der Ulk, Der wahre Jakob. Bei den Blättern Simplicissimus und Jugend arbeiten reichlich jüdische Redakteure und Mitarbeiter. Jüdische Verlagsfirmen geben an Fachblättern heraus: J. Bensheimer Mannheim 7, Strauß AG Berlin 7, Dietz Stuttgart 3, Friedländer und Sohn Berlin 17, E. Gundlach Bielefeld 16, Ulstein und Co. Berlin 13, A. Hirschwald Berlin 18, W&S Löwenthal Berlin 3, G. Lyon Berlin 13, Oldenburg München 15, Dr. W. Rothschild Berlin 8, C. Schmalenfeld Berlin 9, J. H. Schwerin Berlin 6, Trowitsch und Sohn Berlin 7, E. Ulmer Stuttgart 6, Urban und Schwarzenberg Berlin 9. An Fachzeitschriften seien genannt: Neue Konditorenzeitung Berlin, Lotteriepost, das Möbelmagazin, Musikinstrumentenzeitung, Rundschau für die Installations-, Beleuchtungs- und Blechindustrie, Textilschrift für Beleuchtungswesen, Zeitschrift für Waren- und Kaufhäuser, Deutsche Ziegel- und Zementzeitung, Neue Naturwissenschaftliche Rundschau, Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Zeitschrift für Kinderpflege, Jugenderziehung und Aufklärung, Pädagogische Zeitung, das Krankenjournal, Sommerwohnungszeitung, Grundstücksarchiv, das Fahrzeug. Der Verband der Fachpresse Deutschlands e.V. hat in Berlin fast nur jüdische Vorstandsmitglieder: Georg Elsner, Vorsitzender, Dr. C. Salomon, Ernst Morgenstein, S. Frankenstein, Dr. M. Kohn, O. Italiener, Martin Solomon, L. Schottländer, H. Worms. Die Sonntagsbeilagen der kleineren Provinzzeitungen werden meist fertig von jüdischen Firmen geliefert. Auch sie sind bestimmt zu täuschen und zu betäuben. Der Einfluss der Judenpresse wird noch wesentlich dadurch erhöht, dass der größte Teil der kleinen Provinzblätter aus jenen großen Judenblättern blindlings abgedruckt und dadurch unbewusst die jüdischen Sonderinteressen fördern hilft. Das Berliner Tageblatt hat die sinnreiche Einrichtung getroffen, dass es allen Provinzblättern sich unentgeltlich zur Verfügung stellt, das heißt, sie erhalten es kostenlos mit der Erlaubnis, nach Belieben daraus abzudrucken. Als Gegenleistung wird nur verlangt, dass diese Blätter bei Vierteljahrsschluss unentgeltlich eine Empfehlung des Berliner Tageblattes bringen. So macht sich das Judentum auch diese Blätter ohne Kosten dienstbar, und die so Eingefangenen machen obendrein für jüdische Zwecke Reklame. Hierzu kommt noch die wunderbare Erfindung der sogenannten Plattenzeitungen. Um kleinen Verlegern die Redaktions- und Satzkosten zu sparen, liefern jüdische Firmen täglich fertig gegossene Druckplatten oder die Matrizen dazu mit Tagesnachrichten, politischen Artikeln, Unterhaltungsstoff und dergleichen. Das Provinzblatt hat nur nötig, seinen lokalen Teil, den Kopf und die Anzeigen hinzuzufügen, um eine fertige Zeitung zu haben. Alles andere liefert der Jude und die Volksaufklärung ist fertig. Endlich hat das Judentum in den Zeitungskorrespondenzen, die fertige Artikel zum Nachdruck liefern, ein klug erdachtes Mittel, Ton und Richtung der durch sie bedienten Presse zu bestimmen. Bei der Eile, mit der die Blätter zusammengestellt werden müssen, werden diese Korrespondenzen meistens unbesehen übernommen. Die maßgebenden Korrespondenzbüros sind Deutsche Reichskorrespondenz, Zentralbüro für die deutsche Presse, Inhaber Anton Levin aus Galizien, Berliner Politischer Tagesdienst Dr. Ludwig Boas, Redaktionskorrespondenz Berlin Hans Löwe, Russischer Kurier Berlin S. Zuckermann, Universalredakteur Berlin R. Tendler, Kleines Feuilleton Berlin Dr. Alp Dresdner, Allgemeine Korrespondenz, Salonfeuilleton Verlag Egon Fleischl und Co., Redaktion Heilborn, Das neue Feuilleton Eduard Glock, Korrespondenz für Kunst und Wissenschaft Berlin Kühl, Korrespondenz für Kunst und Wissenschaft Charlottenburg Dr. Al Römer, Politische Nachrichten Herausgeber Schweinburg und Böhm, die Information Besitzer Eisner von Eisenhof, Nobiling aus Triest, Welt und Wissen Dr. Paul Landau Berlin, Der Bote Otto Kühl Berlin, Korrespondenz Engel Berlin, Gesellschaftliche Frauenkorrespondenz Ruth Götz, Korrespondenz Schwerin Berlin West, Korrespondenz des literarischen Verlags Greiner und Co. Berlin, Korrespondenz Gelb Kurt Friedländer, Süddeutsche Reichskorrespondenz Karlsruhe, halbamtlich benutzt Julius Katz, Südwestdeutsche Korrespondenz Frankfurt Feiges, Oktavkorrespondenz für Zeit Verlag Fleischl und Co., Feuilletonzeitung Mannheim Verlag J. Bensheimer. Ferner sind 2/3 aller wirtschaftlichen und sozialpolitischen Korrespondenz jüdisch. Es ist beschämend für den deutschen Geist, dass er diesen Zustand hat entstehen lassen. In seiner Arglosigkeit hat der Deutsche nicht geahnt, dass es sich hier um eine planmäßige schleichende Eroberung und um eine völlige Fälschung des deutschen Lebens handelt. Erkennt man erst die schmachvolle Lage, so wird man sie abstellen. Die Auflehnung hiergegen wird mit Aussicht auf Erfolg vorerst von der Provinz ausgehen müssen. Abbestellung der jüdischen Großstadtzeitungen und Ersatz durch ein bewusst nationales Blatt und Zeitschriften, Einwirkung im selben Sinne auf Gleichgesinnte, energische Einsprüche gegen jüdische Richtungen in den Ortsblättern, Einsendungen von Erwiderungen auf judenfreundliche Auslassungen und von nationalen Urteilen über öffentliche Vorgänge, unermüdliches Verbreiten nationaler Flugschriften. So öffnet sich jedem, der die Gewissenspflicht fühlt, den Verwüstungen des deutschen Lebens entgegenzutreten, ein aussichtsreiches Arbeitsfeld.